Kapitel 51. Carla lacht wieder. Sie hat große Augen und rote Lippen. Carla legt eine Hand auf den Arm von Franz. Sie sagt: Es gibt ein schönes französisches Restaurant in Schwabing. Um 9 Uhr? Kapitel 52. Franz geht aus der Boutique. Er ist total happy. Sein Körper ist voll von Adrenalin. Franz geht in das große Kaufhaus. Er kauft sich ein neues Jackett. Dann geht er in eine Buchhandlung. Er kauft ein Buch über die französische Küche und ein Buch über französischen Wein. Kapitel 53. Franz geht in ein Café und liest in den Büchern. Um 8 Uhr geht er in die Wohnung von seinem Cousin. Er duscht und zieht das neue Jackett an. Um 9 Uhr geht er in das französische Restaurant. Ein Tisch am Fenster ist reserviert. Kapitel 54. Um 9.15 Uhr kommt Carla. Sie trägt einen japanischen Kimono. An den Ohren hängen Ohrringe aus Marokko. Die Schuhe sind aus Indien. Franz denkt, das ist Paris. Kapitel 55. Guten Abend, Franz, sagt Carla mit charmanter Stimme. Franz sagt, bitte, setz dich. Was möchtest du als Aperitif? Einen Kir Royal. Franz bestellt 2 Kir Royal. Prost, Carla, sagt er.